Bruder, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Was denn, Digga? Bruder, die Leute schreiben mir, wann kommt was Professionelles, wann kommt was Professionelles. Und rat mal, was der geschrieben hat. Was denn? Wann kommt was Professionelles, Bruder? Reicht doch, Sedo, Bruder. Wir schulden den Leuten was Professionelles, ne? Auf jeden Fall, Bruder. Komm her, direkt loslegen. City als erstes ins Rap-Geschäft und für diese Arbeit krieg ich ab jetzt meine Anerkennung. Ich bin der Beweis für es gibt keine Altersbegrenzung. Hör diesen Flow an, du kriegst von Real Rap ne Vorstellung. Dein Neid schreit, weil meine Zeilen fly, Muay Thai Kicks, Big Dick Dip in die Enemies. Mein Ruf auf Adrenalin, denn der Song macht dich hyperaktiv. Kriegst Energie wie Kreatin, denkst du zersperrt das eine Wand. Flow technisch infiziert, bin Zero aus Green, ja. Mein Blut wird grün, etwas passiert mit mir. Reagier auf diese Beats, flow technisch wie kein anderer hier. Zu Hause keine Mama, aber grad abkrach mit dem, was ich sag gegen deine Halsschlagader. Paraschiebende Babas, fick die Welt, Brada, Babala. Rötliche Augen, schwarzer Kater, hier wirst du krank, geh zum Psychiater. Aber lad nach wie bei einem Überfall, Meros überall. Und ich ficke die Bitches und kicke die Lyrics, die Leute bitten um ultimatives Lied, Sonic. Wenn der Flow Verena kommt, dort Richtung Nord, Green City Standort. Will ein Junge namens Zettel zu dem Music Award. Green Yards, in die Charts, jetzt sind Meros überall. Ich hab's gesagt, bravo. Green Yards, in die Charts, jetzt sind Meros überall. Ich hab's geschafft, bravo. Green Yards, in die Charts, jetzt sind Meros überall. Ich hab's gesagt, bravo. Green Yards, in die Charts, jetzt sind Meros überall. Ich hab's geschafft, bravo. Ab jetzt sind wir da, El Meros, die neue Generation. Wir gehen international, unsere Fans rasten aus. Ich hab's euch versprochen, doch jetzt seid ihr dran, Meros überall. Zero, Bero, Babyface, Flow, der kleine Cloud, die jetzt deine Show. Hol mir deine ganze Generation, doch mach mich nicht auf Jean-Claude Van Damme, bam, bam. Lieber geh, hier kommt die Green Nuts Armee, ich spiel nachts im Café. Bero, gib ihm Meros, die mitziehen, 7-4, schreien die TVs. Ich hatte mir mal Gold ausgeliehen, hab es verkauft und etwas verdient. Kaffee Slash, in meiner Hütte, die Jungs Kalash. Hier ist die Freundschaft, Mauer nicht fest. Lachen dich an, aber hinter dir lässt an sie scheiße. Hier musst du dich beweisen, zuweisen, alles zerreißen. Standhaft bleiben wie Mike Tyson. Ein Herz aus Stein, Körbe wie Kobe Bryant. Fast Life muss rein, Showtime, gib mir den lila Schein. Alles dafür, dass Mama nie wieder weint. Mach nicht auf Krieger und breit, sonst aber leicht den Krieger nieder mit Blei. Mero Banditen terrorisieren. Jeder weiß, du würdest gegen Zero verlieren. Rennen so schnell, dass du denkst, sie könnten sich teleportieren. Von Green Yards in die Charts, jetzt sind Meros überall. Ich hab's gesagt, bravo. Von Green Yards in die Charts, jetzt sind Meros überall. Ich hab's geschafft, bravo. Von Green Yards in die Charts, jetzt sind Meros überall. Ich hab's gesagt, bravo. Von Green Yards in die Charts, jetzt sind Meros überall. Ich hab's geschafft, bravo. Seid ihr bereit, Jungs? Ja, seid ihr ready? Bereit, Mann. Ey, Chico, verkack die Scheiße nicht, Digga. Mach sie das mal nach deiner eigenen Nase, Mann. Jetzt halt dich mal dran, Mann. Okay, Jungs, seid ihr ready, Mann? Ja, Mann. Okay. Alles bereit. Okay. Okay. Mann, ich baller euch weg, Mann! Auf den Ballermann!